Erster der wichtigste Punkt ist, dass wir einen solchen Hohenpriester haben, der im Himmel an der rechten Seite Gottes sitzt. Zweiter, er dient im wahren Heiligtum und in dem Zelt, das Gott selbst aufgebaut hat und nicht ein Mensch. Dritter, da jeder Hohepriester die Aufgabe hat, Gaben und Opfer zu bringen, muss auch dieser Priester etwas zum Opfern haben. Vierter, wenn er auf der Erde wäre, könnte er kein Priester sein, weil es hier schon Priester gibt, die Geschenke nach dem Gesetz opfern. Fünfter, diese Priester dienen nur einem Abbild der himmlischen Dinge, weshalb Mose die Anweisung bekam, das Zelt genau nach dem Muster vom Berg zu bauen. Sechster, nun hat Jesus jedoch einen viel besseren Dienst erhalten, da er der Vermittler eines höheren Bundes ist, der auf besseren Versprechen beruht. Siebter, wenn der erste Bund ohne Fehler gewesen wäre, dann hätte man keinen Grund gehabt, nach einem zweiten Bund zu suchen. Achter, Gott kritisiert sein Volk jedoch und sagt, dass die Zeit kommt, in der er einen neuen Bund mit Israel und Juda schließen wird. Neunter, dieser Bund wird nicht wie der alte sein, den ihre Vorfahren brachen, obwohl Gott sie damals persönlich aus Ägypten herausgeführt hatte. Zehnter, der neue Bund sieht so aus, dass Gott seine Gesetze in ihren Verstand legt und sie direkt in ihre Herzen schreibt. Elfter, es wird nicht mehr nötig sein, dass jemand seinen Mitbürger lehrt, Gott zu kennen, da ihn bereits alle Menschen persönlich kennen werden. Zwölfter, Gott verspricht außerdem, dass er ihre Ungerechtigkeit vergeben wird und sich niemals mehr an ihre Sünden erinnern möchte. Dreizehnter, indem Gott von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt, und was alt ist, wird bald ganz verschwinden.